Kundgabe 3570. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.10.1945. Aufgabe der Empfänger des Wortes. In meinem Auftrag sollt ihr tätig sein auf Erden. Mich sollt ihr als euren Herrn und Auftraggeber bekennen vor der Welt und für mich und meinen Namen eintreten. Dies ist eure Mission, für die ich euch ausbilde, die ihr direkte Empfänger meines Wortes seid und die ihr mein Wort vernehmet aus dem Munde des Empfängers. Jeder soll für mich arbeiten in der kommenden Zeit, je nach seiner Kraft und seiner Liebe zu mir. Und es wird euch allen die Gelegenheit dazu gegeben werden. Ein jeder wird an seinem Platz tätig sein können und wieder mein Wort verkünden denen, die in größter geistiger Not sind und in völligem Geistesdunkel stehen. Ihnen mein Wort zu bringen, ist Christenpflicht. Es ist ein Werk der Nächstenliebe, das überaus bedeutsam ist, denn es kann ihre Seelen retten vor dem Untergang. Und darum ist das Darbieten meines Wortes noch höher zu bewerten, es ist allen irdischen Pflichten voranzustellen, denn es bleibt den Seelen nicht mehr lange Zeit, an sich zu arbeiten. Mein Wort soll ihnen den Weg weisen zu mir, so dass sie dann mit meiner Hilfe ihn zu Ende gehen, so sie Kenntnis haben von meinem Willen und ihn zu erfüllen trachten. Mein Wort zu verbreiten ist eure wichtigste Aufgabe auf Erden. Und ihr werdet es in euch fühlen, wann die Zeit dafür gekommen ist, dass ihr offen und ohne Scheu sprechet zu den Mitmenschen, die in geistiger Not sind. Ihr werdet euch selbst gedrängt fühlen dazu, die Menschen aufzuklären. Denn die große irdische Not wird Anlass dazu sein, die ihr wohl erkennet als ein Erziehungsmittel, das meine Liebe anwendet, um die Seele noch zu retten vor dem Untergang. Dass aber die Menschen als solches nicht erkennen können und sie darum verzweifelt sind und mit ihrem Schicksal hadern. Und dann gebet ihnen Aufklärung, sprechet ihnen von meiner nie endenden Liebe, die sie gewinnen will, sprechet zu ihnen von ihrem freien Willen, dem ich keinen Zwang antue, und ermahnet sie zum Liebeswirken, ratet ihnen, die Verbindung mit mir herzustellen, gebet ihnen Licht, auf dass die Dunkelheit der Nacht weichet von ihnen, auf dass sie froh und zuversichtlich sich mir selbst anvertrauen und ich nun auf sie einwirken kann mit meiner Gnade und meiner Kraft. Überlasset sie nicht ihrem Dunkelheitszustand, erbarmet euch ihrer Seelen und suchet sie zu gewinnen für mein Reich. Und es wird eure Arbeit gesegnet sein. Ich selbst werde mit euch sein und durch euch reden, so wie ihr für mich tätig sein wollt. Ich werde euch die Kraft geben, überzeugend und verständlich den Mitmenschen mein Wort darzubieten. Ich werde euch denen zuführen, die in Not sind, und deren Wille allein wird bestimmend sein, ob sie Nutzen ziehen aus meinem Wort. Und darum bereitet euch vor für euer Amt, das in nicht allzu langer Zeit euch zugeteilt wird. Arbeitet selbstständig an eurer Seele, lebet in der Liebe und bleibet mir stets innig verbunden, so dass ihr fähig werdet, für mich und mein Reich zu wirken, dass ihr tauglich werdet und mir als Werkzeug dienet auf Erden. Denn die Not ist groß und die Zeit ist kurz bis zum Ende. Und unzählige Seelen bedürfen der Hilfe, die ich ihnen durch euch bringen will. Und darum seid emsig tätig und harret meines Rufes, um ihm dann Folge zu leisten, so ich euch benötige. Hoffet und glaubet und seid nicht ängstlich und verzagt, was auch kommen mag. Denn ich weiß um alles und lenke alles nach meinem Willen, wie es bestimmt ist seit Ewigkeit und wie es der Seelen der Menschen zum Besten gereicht. Meine Diener auf Erden aber schütze ich, auf dass sie meiner Kraft inne werden und voll Vertrauen sich mir hingeben und also dann auch fähig sind, die Arbeit für mein Reich auszuführen. Und mein Segen begleitet euch auf allen euren Wegen. Amen.